Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum letzten Teil unseres Adventskrimis, der im Glasgow der späten 60er Jahre angesiedelt ist. Sie erinnern sich? Steve Gardner ist aus London gekommen, um die verschwundene Gay Simpson zu suchen. Sie scheint in die Hippie-Szene abgetaucht zu sein, für die Gardner nur Spott übrig hat. Ausgenommen für die Clubmanagerin Judy Clark. Judy wiederum interessiert sich inzwischen vor allem für die Antwort auf die Frage, in welcher Beziehung steht Steve eigentlich zu dieser Gay Simpson? Fünf Finger machen eine Hand. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Bart und Hubert von Bechtolzheim. Dritter Teil. Fünf Finger machen eine Hand. Wer einen Mörder sucht, muss nach fünf Fingern suchen, die eine Hand machen, die schießen kann. Kolumbus, der Indien suchte, stolperte über die Staaten. Newton, der nichts Spezielles suchte, wurde von einem Apfel getroffen, aufs Haupt. Oder um es anders zu sagen, man weiß nie. Stimmt's? Wonach ich suchte, war ein Mädchen namens Gay Simpson. Aber gestoßen war ich auf feindselige Polizei, anonyme Telefonanrufe, zwei Schläger, ein Mädchen namens Judy Clark, das mir gerade noch fehlte, deren reichen Onkel, passionierter Honigesser und ehemaliger Weltklasse-Boxer. Und als konkretesten Hinweis auf Gay Simpson bisher ein Päckchen. An sie adressiert. Enthaltend Heroin. Da war das Zeug also. In einer schick verpackten Schachtel. Das weiße Pulver mit dem schwarzen Zauber. Heroin. Und dazu ist eigentlich nichts weiter zu sagen. Judy sah auf das Päckchen wie auf eine glimmende Lunte. Ihr Onkel hatte einen Ausdruck von Nicht-Ausdruck im Gesicht. Sieht so harmlos aus, was? Manche bekommen es ja sogar verschrieben. Registrierte, ja. Was ich mal wieder alles nicht weiß. War Gay Simpson registriert? Nein. Aber sie war süchtig, wollte sie das sagen. Legen Sie mir nicht was in den Mund. Aber darauf wollen Sie doch hinaus. Glauben alles, was Sie in den Zeitungen lesen, nicht wahr? Den ganzen Quatsch, Gürtel her, Fähne raus, Spritze rein, Bingo. Ein wahnsinniger Mehr auf der Straße. Nicht, Steve. So ist es aber nicht. Es ist nicht wie mit Alkohol. Man bringt sie nicht um damit, sich und andere. Man wird teilnahmslos, man wird passiv. Etwas völlig anderes als mit Alkohol. Niemand gibt 20 Millionen im Jahr für Heroinreklame aus. Niemand. Aber Sohn, wir haben doch gar nichts gesagt. Ich wollte es nur erklären, mit Gay. Jetzt stehen wir aber trotzdem vor einigen Fragen. Allerdings, Heroin adressiert an Miss Gay Simpson in einem versiegelten Einschreibepäckchen von Dublin. Dessen Direktor ein gewisser Ronald Avery ist. Kennst du ihn? Gay kannte ihn. Dublin ist eines der größten Unternehmen in der Stadt. Das habe ich gehört, ja. Und seit wann vertreibt Dublin Rauschgift? Fragen Sie mich nicht. Ich glaube, das ist eine Sache für die Polizei. Inspektor Gordon, ja. Ich bringe ihm das Päckchen, und zwar gleich. Kommst du mit, Judy? Ich bleib noch einen Moment hier. Also, wenn wir uns nicht mehr sehen, dann morgen bei der 7-Uhr-Messe, ja? Willst du lieber, dass ich auch gehe? Ich will gar nichts. Du bist immer gleich defensiv, wenn es um sie geht, nicht wahr? Ja. Hast du sie schlecht behandelt? Nein. Nein. Also nicht aus Schuldgefühl? Bestimmt nicht. Liebe? Ja. Ich kannte sie natürlich nicht sehr gut, aber sie kam mir nie vor wie jemand, der... Der es wert ist. Ja. Für diese Dinge gibt's keine Regeln. Wohl nicht, nein. Wirst du je wieder frei sein? Warum sollte ich nicht? Sie ist tot. Das wissen wir noch nicht mit Sicherheit. Ich schon. So? Und du hast ihr Bild in deinem Kopf fixiert. 26 oder 27 oder wie alt sie war. So bleibt sie für immer und ewig. Sie wird nie Falten haben, nie graue Haare, nie ein paar Pfund zu viel. Sie wird nie eine Brille brauchen oder eine Hörbatterie. Sie wird nie eine Gewohnheit sein. Du hast dir ein unverrückbares, perfektes Bild von ihr ins Gedächtnis gegraben. So wie du sie zuletzt erlebt hast. Habe ich etwas Komisches gesagt? Ja. Soll ich dir mal von einem Ausflug mit ihr nach Sussex erzählen? Ja? Ein Freund hatte mir sein Cottage zur Verfügung gestellt. Meilenweit weg von allem, was der Sinn des Unternehmens war. Wir fuhren an einem Donnerstagnachmittag hin. Strahlende Sonne, Hochsommer. Vor einem Landgasthaus, an dem wir vorbeikamen, spielten Männer Karten. Und sie saß neben mir, weiß flatternd, laufende Nase, tränende Augen, am Zerplatzen. Dann kamen wir an und ich fragte sie, ob sie es immer noch wolle. Und sie sagte ja und verfluchte mich. Entziehungssymptome, der Kampf gegen die Gewöhnung. Sowas hast du nie mit angesehen, wie? Es dauerte fast eine Woche lang. Schreien, Rasen, die Hölle. Fleht um den Tod oder Drogen. Wasser schoss ihr aus den Augen. Aus der Nase lief es wie aus einem Hahn. Schweiß, das Bett durchnäß, Strampeln, Treten, alles an ihr flog. Warum so? Ich will's wissen. Nichts weiter. Nach einer Woche war sie durch. Sie wog nichts mehr. Jedes Mal, wenn man tief Atem holte, fuhr sie zusammen. Aber sie war wieder sauber. Perfekt. So habe ich sie zuletzt gesehen. Entsetzlich. Für dich? Ja, auch. Nicht doch. Gleich weine ich große Krokodilstränen. Meinst du, das ist so einfach? Ja. Dann bist du entweder naiv oder anmaßend. Vielleicht. Und was geschah dann? Sie ging ihre eigenen Wege. Du hast nicht versucht, sie aufzuhalten. Menschen, die ich liebe, sind frei. Ich habe lang gebraucht, bis ich das Kunststück raus hatte. Aber schließlich war ich soweit. Du bist sehr loyal. Wie sich's für einen Westernheld gehört. Jetzt sitzen wir wieder da. Und ich hätte gemeint, wir wären ein bisschen weitergekommen. Nicht drüber nachdenken. Doch. Ich will schon lang mal nachdenken müssen über sowas. Ich schlief. Ich träumte. Ich wachte auf. Schlief wieder ein. Festgehalten in klebriger Schwärze wie ein Tier im Teer. Und wachte wieder auf. Und sah in Dunkelheit. Und hatte das Gefühl, nicht allein zu sein. Und Angst. Schon gut. Ich bin's, Gordon. Warum haben Sie kein Licht gemacht? Ich wollte Sie nicht aufwecken. Knipsen Sie doch an. Sie waren sehr unruhig. Sie haben geredet im Schlaf. Ja, ich hatte einen Traum. Ja? Ich war auf dem Rummelplatz. Riesigen leeren Rummelplatz. Mit Karussellen, Achterbahnen, Käfigen, Buden, allem drum und dran. Und dann erschien das Mädchen. Kannten Sie sie? Nein. Sie war entzückend. Sie machte mir durch Zeichen klar, dass sie nicht sprechen konnte. Dass sie stumm war. Und dann deutete sie nach oben und da war ein kleines Flugzeug, das mit rotem Rauch Wörter in den Himmel schrieb. Aber die Wörter ergaben keinen Sinn. Wir wanderten durch den leeren Rummelplatz. Es war unheimlich und bitterkalt. Und dann kamen wir an ein großes Zelt. Ja, da gingen wir rein. Drinnen war ein Mann. Kannten Sie ihn? Nein. Er sah aus wie ein alter Matrose, aber es war klar, dass er keiner war. Er wirkte wie ein Schauspieler, der einen alten Matrosen spielt. Der hat immer versucht, ein Schiff in eine Flasche reinzukriegen, aber das Schiff war zu groß und die Flasche zu klein. Und da wurde er wütend. Er warf Schiff und Flasche quer durchs Zelt in eine Ecke. Und irgendwas fauchte. Und dann sah man in der Ecke angekettet einen herrlichen schwarzen Panther. Sehr seltsam. Ja, es war sehr traurig. Interessantes kleines Paket, das mir Honey Gorman da gebracht hat. Tja, was? Ich glaube, langsam nähert sich die Sache ja am Ende. Beziehungsweise am Anfang. Beides. Das Ganze wird ziemlich vielen wehtun. Ihnen vielleicht am meisten. Fühlen Sie sich stark genug, mich zum kurzen Besuch zu begleiten? Weiter Weg? Nein, nur ein paar Minuten von hier. Ja, das schaffe ich vermutlich. Ich möchte Ihnen Schlossbesitzer vorführen. Muss ich Smoking anziehen? Nein, Sie sollen nur im Wagen sitzen und zuhören. Dieser Schlossbesitzer heißt nicht zufällig Ronald Avery? Nein, er ist Caraday und handelt angeblich mit Schiffszubehör. Draußen eine raue Nacht und sich durch geisterhafte Straßen bewegend ein Polizeiauto. Und in demselben Schnitt, frierend, unter meinem Mantel, unter meiner Haut, ich. Mein Gehirn trug dunkle Gläser und dachte, Gewinn ist selten, Verlust die Regel. Und der Ausnahmetreffer nur dazu da, dir die Nase auf eben diese unerquickliche Tatsache zu stoßen. Und ergo ist die tapferste Tat der meisten, am Leben zu bleiben. Der Wagen hielt nahe den Docks in einer schmalen, kopfsteingepflasterten Gasse. Es roch nach Schiffen und feuchter Möwenluft und um ertrunkene Marte geweinte Tränen. Caradays Laden befand sich am Ende der Gasse. Er wohnte darüber. Das erleuchtete Fenster im ersten Stock schwebte sozusagen frei im Nebel. Ich blieb im Wagen sitzen und sah Gordon zu, der eine Handvoll Steine gegen besagtes Fenster warf. Wer ist da? Ihr uralter Freund, Inspektor Gordon. Eine raue Nacht, Inspektor. Kommen Sie herauf? Eines Tages mal, ja. Aber jetzt nicht. Ich habe einen schönen Whisky da. Oh, ich bin überzeugt. Ist der beste Exportwhisky, der je auf geheimnisvollem Weg nicht seinen Weg in den Export gefunden hat. Sie tun mir wieder einmal sehr unrecht, Inspektor. Wollen Sie wirklich nicht einen Sprung heraufkommen? Ach, nein, nein. Wirklich nicht, wirklich nicht. Was kann ich sonst für Sie tun? Ah, nichts, Caraday, gar nichts. Kam nur gerade vorbei und sah Licht bei Ihnen. Ich muss noch arbeiten, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir sind beide viel beschäftigte Leute, Inspektor. Ja, ja, das sind wir. Ja, ich zum Beispiel war gestern unter anderem damit beschäftigt, zwei Freunde von Ihnen einzulochen. Freunde? Von mir? Ja, sagen Sie jedenfalls. Obwohl, natürlich sind solche Lügner die zwei, dass man ihnen nicht mal das Gegenteil von dem, was sie sagen, glauben kann. Was haben Sie sich denn zu Schulden kommen lassen, Inspektor? Eine Gewalttätigkeit. Das ist ein weites Feld. Ja, sehr richtig, Caraday, sehr richtig. Also, um es genau zu sagen, schwere Körperverletzung. Begangen an einem Gentleman aus London, welcher nach einer gewissen Gaze Simpson sucht. Und die beiden sagen, sie seien Freunde von mir? Busenfreunde. Ach, wie lästig. Werde ich ja mit einer Kaution beispringen müssen. Ich unverbesserlicher Idealist. Ja, ich habe fast das Gefühl, Sie brauchen sich nicht zu bemühen. Mit Kaution wird in diesem Fall nichts zu machen sein. So schlimm steht's, Inspektor? Ah, noch viel schlimmer. Er ist ungebührlich zu fragen. Nicht zwischen alten Freunden. Aber jedenfalls ist die Lage sehr verzwickt. Da ist halt eins ein toter Junge namens Tommy Smith. A2 dieses Mädchen, Gay Simpson. Ja, wir sind der Meinung, dass Smith zu Gegenwalze umkam. Hab ich erwähnt, dass wir der Meinung sind, sie ist auch tot? Nein, haben Sie nicht? Ja, ja, ja. Sind wir aber. Aha. Es ist nicht so einfach heutzutage, sich auf dem Laufenden zu halten. Ja, aber das ist noch nicht mal die Hälfte. Da tauchen Geschenkpackungen mit Rauschgift auf. Rauschgift? Rauschgift, ja, ja, ja. Sagen Sie, Sie kennen nicht zufällig einen Ronald Avery? Nein. Nein, nicht, was ich wüsste. Naja, macht doch nichts, macht nichts. Wie geht's denn hier im Schloss? Ich überlege mir, es wieder abzustoßen. Oh, wäre doch aber schade. Ja, der Kauf war mehr oder weniger eine Affekthandlung. Ach, ich wüsste schlimmere Beweggründe. Ja, aber der Kasten ist schrecklich unpraktisch. Die Heizung verschlingt dein Vermögen und kommt viel zu selten hinaus. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich zuletzt dort war. Tja, das ist ein Jammer. Ja, richtig. Ich gebe es auch nicht gern wieder auf. Aber manchmal entsteht eben eine Situation, die zu brutalen Entschlüssen zwingt. Finden Sie nicht auch? Ja, ja, ja, doch, doch, ja, natürlich. Tja. Ja, dann will ich jetzt mal weiter, damit Sie in Ihr Bett kommen. Das macht nichts, Inspektor. Bin noch längst nicht müde. Ja, Ihr Stehvermögen ist beneidenswert. Schön hier heute Abend im Hafen. Das Wasser, Lichter im Nebel. Wirklich schön hier. Wollen Sie wirklich nicht noch einen Augenblick heraufkommen? Nein, nein, heute nicht mehr. Aber wie gesagt, bald mal. Sehr bald, hoffe ich. Er kam wieder zum Wagen zurück und setzte sich neben mich. Inspektor Gordon, grimmig jetzt. Der Shaker blieb draußen. Na, Gardner? Ich nehme an, das war das erwähnte Experiment. Richtig. Voller Erfolg. Das war die Stimme am Telefon. Ja, was, nicht zufrieden? Ich dachte gerade an was anderes. Faraday, Tommy Smith und Avery. Die haben Sie auf dem Gewissen. Von Avery kann ich nichts sagen. Der ist ja auch eine große Nummer. Eine Säule des Gemeinwesens, mit Vorsicht zu behandeln. Sie täuschen sich. Warum haben Sie ihn dann nicht aufgesucht? Keine Sorge, wir behalten ihn im Auge. Aber Sie haben ihn nicht aufgesucht. Nein. Und warum nicht? Weil er außer Landes ist. Kommt er zurück? Morgen wird er wieder in seinem Büro sein. Gebräunt und gestärkt vom Urlaub in Sardinien. Zu neuen Taten bereit. Und sie ist tot. Die haben sie auf dem Gewissen. Und Tommy Smith, die Elster, konnte das Halsband nicht lassen. Er hat sie abgenommen vom kalten Hals. Möglich. Und dann hat er sich was einfallen lassen. Erpressung. Ich weiß was die Polizei nicht weiß, aber gern wüsste. Und dafür hat er seine Quittung bekommen. Ja, so kann es gewesen sein. Wie fühlen Sie sich? Besser. Gleich sind wir wieder im Hotel. Könnten wir nicht auch gleich im Gorman Art Center sein? Woanders bringe ich Sie selten hin, was? Hat Faraday wirklich ein Schloss? Nur ein kleines. Na, immerhin. 16 Meilen außerhalb ungefähr. An der Straße nach Stirling. Stirling Castle. Erzählen Sie. Stand jahrelang leer. Faraday hat 1000 Pfund dafür bezahlt. Im Ernst? Ja. Hat's mit viel Geld hergerichtet und dann hauptsächlich für Partys benutzt. Orgien wäre wahrscheinlich das bessere Wort. Wollten Sie darauf los vorhin? Nein. Die Partys sind nicht der Punkt welcher. Sondern? Das werden Sie nicht mögen. Ja, bestimmt nicht. Aber raus damit. Das Schloss hat einen Privatfriedhof. Na, was sagen Sie dazu? Das letzte Statussymbol. Das allerletzte. Ein Privatfriedhof. Im Gorman Art Center herrschte Hochbetrieb. Es wimmelte von Mädchen, fleischlos wie Grasmücken, und Jungen wie aus elisabethanischen Miniaturen. Und Glocken, Ketten, Blumen. Glöckchen, Kettchen, Blümchen, wie gehabt. Durch die drangvolle Enge, dunkel bebrillt, dunkel gewandet, dunkel gestimmt, schob ich mich wie ein Pottschieber. Suchte nach dunkel, groß, kühl. Fand sie. Was hast du denn hier verloren? Ich bin bezahlthabendes Mitglied. Das meine ich nicht, das weißt du auch. Weiß ich, jawohl. Ich fahre dich ins Hotel zurück. Ja, mir gefällt sie aber sehr gut. Also gut, gut, lass mich zurückfahren. Unter einer Bedingung. Ja? Dass du bei mir bleibst. Nein. Kleine moralische Anwandlung, wie? Nein. Na, warum dann? Oder vielmehr, warum dann nicht? Ich bin dir keine Erklärung schuldig. Gay Simpson? Ja. Gehörst eben doch hierher in Wirklichkeit. Mal kurz nachdenken. Du hast vor, unausstehlich zu sein, stimmt's? Die Liebe ein Geläut von Glockenblümchen, obwohl du es besser wissen müsstest. Hervorragend. Nur weiter, nur zu. Klingeling, sonst nichts. Oh, Judy. Was ist denn los, Elfie? Eine Katastrophe. Hallo, Mr. Gardner, geht's besser? Ja, vielen Dank, Elfie. Was für eine Katastrophe, Elfie. Fergus hat die Stimme verloren. Ist er hier? Ich hab gesagt, er muss zu Hause bleiben. Was hat er davon, dass er immer im Zug sitzt, wenn er meditiert? Dann müssen wir eben die Lesung absagen. Nein, Was bleibt denn anders übrig? Ich habe ein Band mit. Ja? Mit vielen Gedichten von ihm gesprochen, falls mal jemand eine Langspielplatte machen will, weißt du. Mhm. Wäre doch besser, das zu spielen, als alles abzusagen, oder? Ja, bestimmt, Elfie. Na ja, vielleicht probieren wir es mal im Büro. Ja, Judy. Das Büro war eine Insel in diesem unpazifischen Ozean. Ein Zufluchtsort vor dem Getrapse nicht so kleiner Füße. Ein Sauerstoffzelt. Der Friede von Hameln nach gehabtem Rattenfänger. Legst du das Band auf, Elfie? Mhm. Mal kurz die Zensur wieder einführen, wie? Mal kurz den Mund halten, besser. Ganz fabelhaft, die Elfie. Direkt eine Freude zuzusehen. Was glauben Sie, was ich noch alles können muss? Fergus ist ja nicht mal fähig, eine Birne einzuschrauben. Er will sich nicht von der Technik versklaven lassen, sagt er. Können wir, Judy? Mhm. Irgendwas müssen wir gegen den Husten tun, Travis. Das ist kein Husten. Das ist ein Erbstück meines Vaters, das einzige Notar. Steve, pass auf, nimm mich gern. Liebe, Liebe. Ach, was war er doch? Elfie, ich möchte ein Gedicht aufnehmen. Verzeihung. Ich weiß nicht, woher dieses Gedicht gekommen ist. Es ist auch gleich. Das Leben ist zu kurz, um alle Gedichte auch noch festhalten zu können. Wer will da noch ihrem Ursprung nachgehen? Das überlassen wir den Alten, die gern Schmetterlinge aufspießen. Für uns rechtfertigt sich das Gedicht aus sich selbst. Dieses hier heißt: Mutter, sieh nur, keine Sense. Psst. Wer ist der Mann, der immer hinter den Prominenten steht, oben auf der Treppe, wenn sie aussteigen aus dem Flugzeug? Ganz gleich welches Bild, in welcher Zeitung, seht es euch an, hinter dem grüßenden Arm jedes gelandeten Namens steht der Mann. Toll, nicht? Ich habe ihn stehen sehen hinter dem reichsten Mann der Welt. Er hat nicht gelächelt. Er stand auch hinter John F. Kennedy bei dessen Ankunft in Dallas. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah an dem Tag. Ebenso stand er hinter der regierenden Miss World. Sie strahlte wie Magnesium, er trug Geduld zur Schau. Ein Onkel von mir mit Grabenschock aus Weltkrieg I erzählt, er habe ihn stehen sehen hinter Neville Stuart Chamberlain, als der aus München zurückkam, mit Frieden in unserer Zeit. Und einmal sah ich ihn auch hinter niemand Besonderem stehen. Vielleicht hatte er da seinen freien Tag. Aber er steht da mit Sicherheit. Ein Name steigt aus dem Flugzeug und winkt, und hinter ihm steht der Mann. Niemand weiß offenbar, wer er ist. Die Passagierlisten führen ihn nicht. Elfie, wo ist die Seite? Alles, was ich je ausfindig machen konnte über ihn, ist... Was denn jetzt? Kenny, verzeih, ich hoffe, ich lösche dir hier nichts Wichtiges. Aber es ist die letzte Möglichkeit, die ich habe. Deine Tür war offen. Das ist ja der Sinn für mich. Zwei Männer. Der eine ist Tommy Smith, der andere Ronald Avery. Der Wagen hat die Nummer QEX1782. Sie bringen mich weg nach Durley Castle. Das liegt an der Straße nach Stirling. Ich will nicht hin, aber ich habe ein Päckchen deponiert bei dem Pfandleiher, zu dem du immer gegangen bist. Sollte mir irgendetwas zustoßen, setz dich bitte in Verbindung mit Steve Gardner. Blackstone House, London, W1. Er weiß, dass ich in Schwierigkeiten bin. Sag ihm, dass das Päckchen ihm ausgehändigt wird, wenn er seinen Namen nennt. Bitte, Kenny, bitte, bitte. Ich verlasse mich auf dich, bitte. Ich? Psst. Ich habe noch eine Minute. Steve, Liebling, dies ist für dich. Nur für den Fall des Falles. Ich weiß nicht, warum mir etwas passieren sollte, aber ich habe so ein komisches Gefühl. Und den ganzen Tag heute musste ich so viel an früher denken. Das war noch nie gut. Erinnerst du dich noch an das dumme Lied, das wir immer gesungen haben? Ach, Mutter, liebe Mutter mein, ach, geh nicht zu den Löwen rein. Die Löwen sind so wild, so wild und hungrig heute Nacht. Oh Gott. Heute gehe ich nämlich zu den Löwen in den Käfig, Liebling. Und sie sind wild. Ich werde schon fertig mit ihnen, Steve, aber das Lied, glaube ich, kann ich nie mehr komisch finden. Einmal, ich weiß noch, es war im Garten, alles hat geblüht, hast du gesagt, Mut ist Feigheit ohne Ausweg, deshalb fahre ich jetzt dort hinaus. Hey, du verstehst mich, Steve, nicht wahr? Ich kann nicht mehr. Bleib da. Was soll ich noch sagen, Steve? Eve war schlecht, gemein und widerlich. Anders zu sein habe ich nicht wirklich versucht. Ich war eben so. Ich will nicht um Verzeihung bitten, nicht einmal in diesem Moment. Aber es tut mir leid, dass ich dir so wehgetan habe. Denn du warst der einzige Mensch, den ich, glaube ich, geliebt habe. Steve, ich habe Angst, Steve. Leb wohl. Leb wohl. Schalt ab, Elfie. Ja. Das muss wohl zu Gordon. Ich sorge dafür. Ich bring dich zurück ins Hotel. Ich gehe allein. Was schaut ihr denn? Lasst mich doch in Ruhe. Geh ihm nach, Judy. Ja. Wieder zu Hause. Zu Hause. Ein sozusagen reichhaltiges Wort. Was bedeutet es? Ist zu Hause der Platz, wo man sich die Schuhe ausziehen kann? Beziehungsweise alles? Wo man sagen kann, also heute ist mir was Komisches passiert? Oder nur ein Platz, den man eben zu Hause nennt? Wo man seine Toten begräbt, beziehungsweise sich von ihnen begraben lässt? Was tust du hier? Du wolltest doch, dass ich bei dir bleibe. Erinnerst du dich nicht? Doch, ich erinnere mich. Eben. Und ich bleibe. Das alte Air Force-Prinzip. Nach Absturz sofortiger Umstieg. Die Therapie, ja. Ach, hör doch endlich auf. Sie war meine Schwester. Ich habe um sie gekämpft. Mann, wie habe ich um sie gekämpft? Verzeih, Judy. Das vorhin war hässlich. Bleib nicht bei mir. Schlaf jetzt, Steve. Und am Morgen war sie noch da. Hatte sich, ich hörte, spürte, roch es, ihren Platz geschaffen. Einfach, indem sie da gesessen war. Die ganze Nacht. Tja, da kann ein Mann nur Ja sagen. Oder die Flucht ergreifen. Hallo? Nein, er schläft noch. Ja, Judy Clark, Inspektor. Na gut, nicht gerade, nein. Ach so. Nein, ich weiß nicht. Ja, irgendjemand muss es ihm sagen, sicher. Ja, Inspektor. Wiedersehen. Jemand muss mir was sagen. Das war Inspektor Gordon. Ja? Sie haben deine Schwester gefunden. Wo? In Durley Castle auf dem Privatfriedhof. Jetzt war ich angelangt an meinem dunklen Turm. Rippen in Gips, angeschlagen, müde bis in die Knochen. Stimmt schon. Besser mit Hoffnung unterwegs, als ohne Hoffnung am Ziel. Besser suchen, als finden. Ich erinnere mich an ein Bild irgendwo, das nur eine Tür zeigte. Eine geschlossene Tür, an der ein Kranz hing. Und unter dem Bild stand: Ich habe nicht getan, was ich hätte tun sollen. Dann klingelte das Telefon abermals und Judy ging hin. Ja, eigentlich ja. Ja, natürlich, aber unter den Umständen. Ja, ich glaube, ich kann es tun, ja. Ich bringe nur zwei Leute mit. In einer Stunde sowas? Ja, gut. Was war denn das jetzt? Nichts. Das habe ich gern. Wenn Leute sagen nichts, wo offensichtlich was war. Gut, offensichtlich war was. Aber deine Lippen sind versiegelt. Versiegelt. Und nichts dagegen zu machen? Komm mal her. Oh ja. In irgendwas muss ein Mann ja gut sein. Richtig. Und wer war das nun am Telefon? Niemand. Was wird hier gespielt? Ich muss gehen. Und weg war sie. Und nach einer Weile stand ich auf und wusch und rasierte mich und putzte mir die Zähne und entschied, welcher Anzug der passende Aufzug wäre für einen Mann, der vorhatte, einen anderen Mann zu töten. An der Ecke schnappte ich mir ein Taxi. Der Fahrer hatte rote Haare und sah mich an und nickte, als ich ihm sagte, wohin. Für ihn war ich nur eine Fahrt, nicht ein Mann, der vorhatte, einen anderen Mann zu töten. Ich betrat das Haus auf Dable, das Verwaltungsgebäude. Chrom, Glas und teurer, exzellenter Geschmack. Eine Atmosphäre, die sich auf gut und gern 9 Guineas pro Unze belief. Ich durchquerte den Aufwand in Richtung eines Lifts, dessen Knöpfe vielleicht, vielleicht auch nicht, aus massivem Gold waren. Der Lift brachte mich zum Geschoss der Exekutive. Und plötzlich stand vor mir ein Mädchen, das mir entgegenlächelte wie ein neu eröffnetes Konto. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte jemanden namens Avery sprechen. Mr. Ronald Avery? Wie viele gibt's denn? Nur einen natürlich. Das vereinfacht die Sache, wie? Ja und nein. Hätten mich meine Eltern schon vor meiner Geburt bei ihm anmelden müssen? Das nicht. Aber mit der kleinen Formalität genannt Terminvereinbarung dürften Sie ja wohl vertraut sein. Aber das ist doch ein alter Hut. Die wirklich modernen Firmen laden doch heute jeden ein, jederzeit hereinzukommen, um mit dem Boss zu diskutieren. Irgendwann sind wir vielleicht auch soweit. Warum kommen Sie nicht dann wieder? Na. Was ist Avery für Sie? Was sind Sie für Avery? Ich bin seine Sekretärin. Dann sind Sie ja bestimmt eine Schnellfüßige. Das kommt darauf an, wer hinter mir her ist. Sie mag ich. Sie mag ich wirklich. Wie nett. Ja, das bringt mich nur nicht zu Avery. Wie recht Sie haben. Ich muss ihn sehr dringend sprechen. Wenn Sie mir vielleicht sagen könnten, in welcher Angelegenheit? Ich will ihn umbringen. Also wenn das wahr wäre, würde ich ja wahrscheinlich ein Auge zudrücken. Ich schwöre es Ihnen. Originelle Leute haben bei mir schon immer ein Steinebrett gehabt. Es gibt ja auch nicht mehr viele. Aber irgendwas muss ich ihm wirklich sagen. Sagen Sie ihm, dass ihn jemand sprechen möchte wegen eines Schlosses mit Privatfriedhof. Und wer? Graf Dracula? Warum nicht? Hier entlang. Ich folgte ihr. Einen neuschneeweißen, neuschneeleisen Teppich entlang. Zu einer Tür, die schier ein Gaumenkitzel war, so exquisit. Ein goldenes Wort darauf. Avery. Das Mädchen blieb stehen und lächelte. Er hat eine Freundin bei sich, Lucille. Macht einsam. Sie ist Fotomodell. Konnte ich mir nie leisten. Wir geben Ihnen 5 Sekunden, um auseinanderzuspringen. 5, 4, 3, 2, 1. Rein. Was ist denn, Lindsay? Ein Herr möchte Sie sprechen, Mr. Avery. Ich bin beschäftigt. Das habe ich ihm erklärt, aber er sagt, es ist sehr dringend. Was will er denn zum Teufel? Er sagt, es handelt sich um ein Schloss mit Privatfriedhof. Bitten Sie ihn, hereinzukommen. Wollen Sie bitte hereinkommen? Bitte, Graf. Danke. Was wollen Sie? Was wir uns zu sagen haben, sagen wir uns wohl besser unter 4 Augen. Lucille, würde es dir etwas ausmachen? Aber nein, Liebling. Um 8 also im Unicorn. Ja, im 1. Stock. Wenn ich raten darf, nicht gleich drauf losbestellen. Es könnte sein, Sie kriegen die Rechnung präsentiert. Hören Sie mal. Kenn ich Sie? Nein. Lassen wir es dabei. Ciao, Ronald. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Nichts. Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Durch die Tür. Ich glaube, ich muss ja mal ein Wort mit meiner Hauswache reden. Die hat nichts mehr zu bewahren. Wie es in Spionageromanen so schön heißt, sie sind geplatzt. Wie hässlich. Tja, was? Sie haben noch nicht gesagt, wer Sie sind. Nein. Angst, Ihre Position zu schwächen? Nicht im geringsten. Ich heiße Steve Gardner. Sagt mir nichts, aber... Was? Ich habe das merkwürdige Gefühl, Sie schon einmal gesehen zu haben. Vielleicht in einem früheren Leben. Das glaube ich weniger. Im früheren Leben von jemand anders vielleicht. Oh ja. Jetzt weiß ich's. Sie sehen ihr sehr ähnlich. Das Familiengesicht. Das stand ihr besser. Stand, ja. Entschuldigen Sie. Avery? Oh, hallo, mein Lieber, wie geht's? Wann? Freitag? Ja, lass mich mal sehen. Augenblick. Tja, ich glaube, das lässt sich. Warum das jetzt gerade, ne? Ich will Sie davor bewahren, Verabredungen zu treffen, die Sie nicht halten können. Sie gehen ja schon sehr weit, muss ich sagen. Nicht so weit wie Sie. Also, ich hatte ein Verhältnis mit Ihrer Schwester. Wollen Sie mich prügeln dafür? Das hatte ich eigentlich weniger im Sinn. Sondern? Sagen wir, Sie umbringen. Aber mein Lieber... Nicht, weil Sie mit ihr eine Geschichte hatten. Wir sind ja beide nicht von gestern. Sie war ein enormes Mädchen. Abgesehen von gelegentlichen Geschmacksverirrungen. Ja, ein enormes Mädchen. Ein wunderbares Mädchen. Wenn auch nur eins von vielen, wie? Nein. Nein, da täuschen Sie sich. Wussten Sie, dass sie rauschgiftsüchtig war? Ja. Haben Sie je versucht, etwas dagegen zu tun? Habe ich, ja. Ich auch. Glaube ich Ihnen aufs Wort. Tatsache, ich bin immer noch dabei. Daher auch das etwas alarmierende Gerücht, das offenbar bis zu Ihnen gedrungen ist. An welches alarmierende Gerücht denken Sie? Das Schloss mit Privatfriedhof. Weiter. Es gehört einem guten Freund von mir. Wie praktisch. Tja, für gewisse Zwecke. Ihre Schwester willigte in einen Heilungsversuch ein. Ich habe sie dorthin geschickt. Und dort ist sie? Ja, und es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Könnte ich hinfahren und Sie besuchen? Warum nicht? Sie ist ja schließlich Ihre Schwester. Wir beide haben Sie sehr gern. Ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich bringe Sie heute Abend hinaus. Und Ihr Rendezvous mit Lucille? Das ist kein Problem. Wie viele Wagen haben Sie? 3. Warum? Könnten wir mit dem mit der Nummer QEX1782 fahren? Richtung Stirling, nach Durley Castle. Und einen kleinen Vorrat weißen Zauberpulvers mitnehmen? Für alle Fälle? Wird Caraday uns dort erwarten? Ist die Heilung ein Loch im Kopf? Sie können nicht so weitermachen, Avery. Sonst müssen Sie den Friedhof vergrößern. Sie hatten sich da etwas sehr Hübsches aufgezogen, nicht wahr? Caraday schaffte das Zeug heran und Sie sorgten dafür, dass es in artiger Verpackung unter die Leute kam. Aber warum? Warum? Dazu wird Ihnen doch auch noch etwas einfallen. Oh ja, zum Beispiel, dass manche Leute eben von Haus aus Ganoven sind. Zu primitiv. Möglich. Ja, also dann sagen Sie mir, warum der Direktor der größten Firma der Stadt in solche Gangstergeschäfte verwickelt ist. Ich sage es Ihnen. Selbstverständlich. Nur ich möchte erst noch wissen, wie Sie zu all Ihrer Weisheit gekommen sind. Meine Schwester hat ein besprochenes Band hinterlassen. Aha. Und ein Stück von einer Fotografie. Das fehlende Stück hat jemand der Polizei geschickt, anonym. Butter in einer herrlichen Schale. Wie bitte? Schon gut. Waren Sie je arm, Gardiner? Nicht ausgesprochen bettelarm. Ich schon. Und ich habe kein erlaubtes Mittel unversucht gelassen, den Zustand zu ändern. Ohne Erfolg. Das House of Darbly riecht für mich nach Erfolg. Nein. Sehen Sie, das House of Darbly ist meine Frau. Ich bin nur eine Figur. Sie haben die Erbin geheiratet. Jawohl. Oder sagen wir, ich habe mich verkauft. Und Sie wurden kurz gehalten. Ist es das? Das ist es. Und kleine Schwächen wie Lucille kosten einiges, wie? Ich sage Ihnen jetzt etwas, was absolut lächerlich klingen muss, aber ich möchte, dass Sie es mir glauben, weil es absolut wahr ist. Ja? Ich habe Ihre Schwester geliebt. Aber Sie warfen sie den Löwen vor. Ja. Als Sie wählen mussten zwischen ihr und Ronald Averys Position, seinem Ruf, was weiß ich, da bekamen Sie Ihre freie Fahrt zum Privatfriedhof. Ja. Sie wären um ein Haar nicht mehr am Leben, das wissen Sie. Ja? Ja. Bin hierher gekommen, um Sie umzubringen. Aber ich habe gesehen, dass das wahrscheinlich hieße, Ihnen etwas Gutes tun. Vielleicht. Und das wäre ja wohl das Letzte, was Sie anstreben. Richtig. Was haben Sie jetzt vor? Können Sie sich das nicht denken? Nein. Sie sagen, Sie haben meine Schwester geliebt. Ja. Aber mehr geliebt haben Sie Ihr Ansehen, Ihr Prestige. Das habe ich bereits zugegeben. Dann gibt es ja wohl nur eine wirkliche Strafe für Sie. Den Verlust von Ansehen und Prestige. Ich überlasse Sie dem Gesetz. Sie versuchen doch nur, sich vor sich selbst zu rechtfertigen. Ausnahmsweise nicht. Doch, weil Sie es nicht fertigbringen, mich zu töten. Sonst hätten Sie es ja gleich getan. In dem Moment, in dem Sie zur Tür hereinkamen, aber Sie reden zu viel. Und je mehr geredet wird, desto weniger wird getötet. Wie Sie meinen. Mr. Avery? Ja, Lindsay. Zwei Herren wollen Sie sprechen. Sie sagen, Sie sind von der Polizei. Durchaus möglich. Sie sollen reinkommen. Darf ich bitten? Gardner, Sie sind ja schon Hitzkopf. Ja, ich kühle aber auch schnell ab. Wenigstens das. Sie wollen mir nur mitteilen, dass Judy Clark meine Schwester identifiziert hat. Ja, Judy Clark und zwei Freunde, die mit ihr kamen. Ein gewisser Fergus Jenkins und ein Mädchen Elfie so und so. Ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich hätte es nicht gekonnt. Und Caraday haben wir uns auch geholt. Und jetzt bin ich an der Reihe. Also, Stuart. Sie sind Ronald James Avery? Ja. Kriminalpolizei? Das dachte ich mir bereits. Sie sind verhaftet wegen Verdachts der Mittäterschaft an der Ermordung einer gewissen Gay Simpson. Mr. Avery, ich bin... Achtung, Stuart! Ah! Er ist aus dem Fenster gesprungen! Er ist aus dem Fenster gesprungen! Er ist aus dem Fenster gesprungen! Er ist aus dem Fenster gesprungen! Und sodann, nach getaner Tat, vielmehr nicht getaner, ritt der Held der sinkenden Sonne entgegen, die Braut im Arm. Das wär's doch eigentlich. Ein Werbespot in Eastman Color. War's aber nicht. Wir begruben Gay Simpson zum zweiten und letzten Mal. Auf einem kleinen Friedhof vor der Stadt. Mit Blick auf ein Reservoir. Kein Staatsbegräbnis. Judy, ihr Onkel, ich, Fergus Jenkins, Poet und Elfie. Und ein sehr junger Reporter mit Anfängerkurzschrift und Meandermusterkrawatte. Überraschende Geste. Ein sehr geschmackvoller Kranz und auf einer Karte die Worte: In aufrichtiger Anteilnahme Mrs. Jail Avery. Jail. J-A-I-L. Unüblicher Name. Und offenbar eine unübliche Frau. Nach der Beerdigung nahm Judy uns alle mit zu sich. Ich will keine Rede halten. Denn wenn ich von meinen Gefühlen rede, kommen doch immer nur die falschen Worte. Judy hat zwar mal gesagt, ich hätte eine verdammte Schnauze. Judy? Die hat schon recht, Mr. Gorman. Na, jedenfalls kann man sich eleganter ausdrücken. Eleganz ist Tinnitus. Recht haben Sie, Fergus. Klar hat er recht. Wozu ist er Dichter? Lass doch Steve mal zu Ende reden. Verzeih, Judy. Ja, ich wollte nur sagen, danke. Ich danke euch allen. Das ist mir ernst. Ich danke euch sehr. Ich habe eine ganze Menge über mich gelernt in dieser Zeit. Einiges wusste ich schon, anderes hätte ich lieber nicht gewusst. Aber ich habe dazugelernt. Es kostet auch nicht viel, nur drei Menschenleben. Sprich nicht so. Ist doch wahr. Nein, ist es nicht. Elfie, bitte. Ich kann sowas nicht hören. Als wäre alles für ihn passiert. Ein Gott, dem Menschen geopfert werden, damit er Allwissenheit erreicht. Außerdem, wenn ich an Judys Eltern denke, die bei einem Flugzeugunglück umgekommen sind. Oder an meinen Bruder, den ein Betrunkener überfahren hat. Die konnten nichts für ihren Tod. Aber seine Schwester schon. Elfie, Ruhe. Nein, Ruhe. Lassen Sie sie. Ich will ja nur sagen, ach, ich weiß nicht, irgendwie... Ich meine, was sie getan hat, ist mir gleich. Und dass sie sterben musste, finde ich natürlich traurig. Und auch, dass Steve leidet. Und überhaupt, dass Menschen sterben. Und an Hunger sterben. Ich weiß nicht. Eben nur, so ein Gerede strahlt gar nichts Gutes aus. Elfie? Ja? Ich habe ein Gedicht für dich gemacht. Möchtest du es hören? Ich möchte es gerne hören, Fergus. Es geht so. Das Grauen, die Freude, in derselben Welt zu sein wie du. Ich möchte nach Hause gehen, Fergus. Gut. Wir gehen nach Hause. Tja. Also, dann. Ich bringe jeden, der wohin will, wohin er will. Sie gingen. Und wir blieben allein. Ich, Judy. In blasser Herbstsonne, die durch die Fenster fiel. Was wird mit uns? Das liegt bei dir. Du schiebst mir den schwarzen Peter zu. Das stimmt nicht, das weißt du doch. Ja, es tut mir leid, hätte ich nicht sagen sollen. Du hast schon viel schlimmere Sachen gesagt. Auch das tut mir leid. Ich habe dir gesagt, wie es bei mir steht. Und das ist wahr und klar. Daran gibt es gar nichts zu rütteln. Aber eine Kapitulation ist es noch lange nicht, verstehst du? Braves katholisches Mädchen. Jawohl, ich will heiraten. Ich will ein Zuhause. Und Kinder. Und Kinder. Aber heiraten will ich keins. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin auch nicht wieder bei mir. Fliegst du zurück? Ja. Ich bring dich zum Flughafen. Oh, bitte nicht. Eine meiner Allergien. Abschiede auf Bahnhöfen oder Flugplätzen. Dann sage ich dir jetzt adieu. Komm her. Adieu, Judy. Oh, Steve, du Narr, du verdammter großer Riesennarr. Ich nahm meine Narrheit mit hinaus in die kalte Sonne und machte mich nochmal auf den Weg ins bilanzstarke Viertel. Zu einem Hollywood-schlossartigen Haus mit Quadratkilometern Rasen und der Sorte Blumen, die nicht für sich selber sorgen kann. Das Haus hatte eine gewichtige Tür und einen noch gewichtigeren Butler. Ja, hier wohnt Mrs. Jael Avery. Ich würde Sie gern sprechen. Ich fürchte, Sie müssen sich etwas deutlicher erklären. Das kann ich leider nicht. Sie sind nicht von der Zeitung? Ganz gewiss nicht. Darf ich um Ihren Namen bitten? Steve Gardner. Wenn Sie hier einen Moment warten wollen. Der Moment dauerte einige Momente und dann erschien Mr. Butler wieder und steckte mir gnädig ein Trinkgeld von 10 Minuten bei Mrs. Jael Avery zu. Ich folgte ihm einen Gang entlang in ein Zimmer. Und da saß sie. Eine schmale, winzige Frau, verpuppt in weiße Seidenschals. Sie hatte dunkle, lebhafte Augen und schneeweißes Haar. Sie war, wenn's reicht, 70. Sie sehen ja ganz erschrocken aus, Mr. Gardner. Ich... Was führt Sie zu mir? Ich wollte mich für den Kranz bedanken, den Sie zum Begräbnis meiner Schwester geschickt haben. Sie hatten eine andere Vorstellung von mir. Ja. Was hatten Sie erwartet? Etwas Junges und Dummes? Etwas Junges und Kluges? Etwas Junges auf jeden Fall, nicht wahr? Wohl ja. Aber warum? Warum denn, Mr. Gardner? Gegensätze ziehen sich an. Die Alten, die Jungen, die Alten. Es kommt nur in der Praxis nicht sehr häufig vor, oder? Ich war über 30 Jahre älter als Ronald. Aber ich hatte ihm mehr zu bieten als alle seine kleinen Ladies. Geld, Position, Ansehen. Sie wussten von seinen Eskapaden? Aber natürlich. Das Unternehmen gehört mir. Es gibt kaum einen Angestellten dort, von dem ich nicht alles erfahre, was ich will. Von seinen Rauschgiftgeschichten wussten Sie also auch? Alles. Armer Teufel. Ich habe ihn gekauft. Jawohl, wie irgendeine Ware. Aber er wollte den Handel ja auch. Und alles ging gut, bis der Dummkopf anfing, die Spielregeln zu verletzen. Inwiefern? Ihre Schwester. Was unterschied sie von den anderen? Er nahm sie ernst. Und sie liefen Gefahr, ihren Vorzugsartikel zu verlieren? Ich verliere selten etwas. Ich fand eine Fotografie von den beiden, auf der sie Arm in Arm auf der Straße gingen. Ich holte Ronald herein und hielt ihm das Bild hin. Ich gab ihm zu verstehen, dass ich auch über seine kleine Nebentätigkeit Bescheid wusste. Die Rauschgiftgeschäfte. Sein Gesicht hätten sie sehen sollen. Ich kann es mir vorstellen. Es war faszinierend. Wirklich faszinierend. Er saß natürlich in der Falle. Und ich drückte ihm eine Schere in die Hand und zwang ihn, sich aus dem Bild herauszuschneiden. Dann haben Sie Gay die verstümmelte Fotografie geschickt, als Aufforderung zu verschwinden. Aber, Mr. Garde, Sie unterschätzen mich. Ja, dann machen Sie weiter. Ich will Ihnen nicht das Vergnügen nehmen. Ich habe Ronald gesagt, er müsse sie erschicken. Und er hat es getan? Er hatte keine Wahl, oder? Er hat sogar einen Begleitbrief geschrieben. Von mir diktiert. Und plötzlich sehe ich Sie diktieren, ja? Ihre Schwester fühlte sich natürlich gedemütigt und wurde aufsässig und damit gefährlich. Genau, womit Sie gerechnet hatten. Sagen wir, ich habe eine bestimmte Konstellation herbeigeführt. Das haben Sie in der Tat. Schon eine ironische Geschichte, was? Ronald aus Selbstverteidigung dazu gezwungen, die einzige Frau, die ihm je etwas bedeutet hat, zu töten. Wie Sie sagen, eine ironische Geschichte. Als es soweit war, beschloss ich, ihn auch aufzugeben. Ja, ja. wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist. Ihre Schwester war verschwunden. Ich konnte mir vorstellen, was mit ihr passiert war. Ich konnte mir auch ausrechnen, dass über kurz oder lang die Polizei auf das abgetrennte Stück Fotografie stoßen wird. Das habe ich gefunden. Im Endeffekt dasselbe, oder? Ja. Und das andere Stück haben Sie also an Inspektor Gordon geschickt. Wenn auch bescheiden und ohne Absender. Schon sehr bewundernswert, das Ganze. Sie hätten Ronald Wood am liebsten umgebracht. Ja, allerdings. Wie gut, dass Sie es nicht getan haben. Man muss für alles dankbar sein. Eins würde mich ja interessieren, ob Ronald es wusste. Dass Sie das Bild ergänzt haben? Ja. Er wusste, dass jemand der Polizei das abgetrennte Stück geschickt hatte. Das hat er von mir erfahren. Er sagte etwas sehr Merkwürdiges. Was? Er sagte Butter in einer herrlichen Schale. Ach, dann wusste er es. Ein Spruch? Aus der Bibel, ja. Aus der Boras Triumphlied. Buch der Richter, Kapitel 5, Vers 25. Milch gab sie, da er Wasser forderte, und Butter brachte sie da in einer herrlichen Schale. Wer war er und wer war sie? Er war Sisera, ein Mann auf der Flucht vor seinen Feinden. Die Frau bot ihm zu essen und zu trinken und ein Lager, dann schlug sie ihm einen Nagel durch den Kopf. Sie hieß Jael. Jael, aha. Dann weiß ich ja jetzt alles und gehe. Es hat mir Vergnügen gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Der Kranz war eine geschmacklose Dreingabe. Finden Sie? Ja. Nicht besser, als dem toten Mädchen ins Gesicht zu spucken. Ach was, Sentimentalität. Dem Toten tut nichts weh. Ja, vielleicht. Das werden Sie ja sicher bald selbst feststellen können. Hoffentlich bald. Ach. Ach. Ich kam noch zurecht zu meiner Maschine. Und ich schnallte mich an. Und ich stieg in den nachtschwarzen Himmel auf. Und dann löste ich wieder den Gurt. Und ich rauchte erst, als es erlaubt war, und nur Zigaretten. Und dann auf einmal sah ich unter mir die Lichter von London. Und die Maschine ging nieder und setzte auf. Fünf Finger machen eine Hand von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Bart und Hubert von Bechtolzheim. Dritter Teil. Es sprachen Steve Gardner, Hans-Peter Halwachs. Judy Clark, Christine Davis. Honey Gorman, Wolfgang Wahl. Kriminalinspektor Gordon, Horst Michael Neuze. Caraday, Alexander Hegart. Elfie, Wiebke Paritz. Fergus Jenkins, Ernst Jacobi. Ronald Avery, Gerd Hauke. Lindsay, seine Sekretärin, Heta Mannschew. Jael Avery, Edith Herdegen. Sowie Tessie Engel, Arnulf Schumacher, Manfred Hilbig und Sabine Eggert als Gay Simpson. Regie führte Heiner Schmidt. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1969.